Oh, das war bestimmt laut. Halt, ne, Moment, Zeit, noch nicht Zeit, aber gleich. So, meine Lieben, herzlich willkommen, worum geht's denn heute? Tja, Roman, seinerseits Neuropsychologe und Baustellenvorarbeiter und ich sitzen heute zusammen und wir wollen uns heute zum ersten Mal über wirklich relevante, die Menschheit bewegende Themen unterhalten. Und wir werden das Ganze in 15 Minuten abhandeln und werden zum Schluss zu einem Fazit gelangen. Das dann lautet ja oder nein. Und um die heutige Frage mal vorzustellen, es geht darum, sollte man morgen wirklich noch zur Arbeit gehen oder eben nicht? Und wir werden jetzt hier auf einer Liste, wir werden das diskutieren, werden auf einer Liste hier Pro und Kontras sammeln, aber nicht explizit aufschreiben, sondern einfach nur eine dumme Strichliste machen, ich übernehme das. Und ich muss hier gerade mal hinschreiben, Pro und Contra. So, und zum Schluss sagen wir dann euch, ob das was bringt, morgen überhaupt noch zur Arbeit zu gehen oder nicht. Und ihr könnt uns dann gerne zurückschreiben, wie das war, wenn ihr nicht hingeht oder wie super es war, als ihr doch hingegangen seid. Ja, Roman, die Zeit läuft. Ja, die Zeit bitte. Ja, 15 Minuten. Jawohl. Und, was ist, sollte man morgen noch zur Arbeit gehen, was meinst du? Nee, definitiv nicht. Okay, das ist meine Aussage oder Gründe dafür. Also ja. Wir sammeln jetzt, ja, warum sollte man nicht zur Arbeit gehen? Man könnte auch genauso zu Hause bleiben und also die Zeit anders nutzen. Okay, aber was man dann tut, ist erstmal egal. Wichtig ist, man könnte die Zeit anders nutzen. Genau. Ja, stimmt, das ist auf jeden Fall mein Kontrapunkt. Also der würde dann zu nein, also nein. Ne? Mhm. Nein, man könnte was Besseres tun. Was wäre denn ein Grund für ja? Ich meine, immerhin, man würde mehr Geld, also man verdient Geld. Man würde Geld verdienen, ja. Genau. Und damit könnte man sich dann Sachen kaufen. Mhm. Eine Kaffeemaschine. Aber ob man die Sachen braucht, ist das nächste Thema. Ja, vielleicht wird das irgendwann meine nächste Frage so. Mhm. Brauchen wir das wirklich? Das könnte ich mir gerade mal aufschreiben. Mhm. Ja, brauchen wir den Scheiß? Brauchen wir den Scheiß wirklich, den wir kaufen können? Ja, vielleicht ist das die nächste oder immer. Können wir mal gucken. Scheiß, wirklich. Gleich so. Im Anschluss dann. Ja, vielleicht. Mal gucken. Also wir haben auch ein definitives Pro und das ist das Geld. Vielleicht sollte ich es doch hinschreiben. Also Pro ist das Geld und Contra wäre dann die Zeit. Was meinst du? Soll man oder muss man nicht? Naja, auf der einen Seite kann man ja sagen, dass Arbeit in einer gewissen Art und Weise erfüllend sein kann. Das heißt, wenn die Arbeit erfüllt und einem Spaß macht und dann man so Bock drauf hat, dann würde ich schon sagen, dass es sich lohnt, zur Arbeit zu gehen. Ja. Also, ja, das finde ich auch. Okay, also da haben wir noch ein Pro, wenn es Spaß macht. Ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich das Kontra, wenn einem die Arbeit überhaupt keinen Spaß macht und das alles nur ätzende Scheiße ist, dann sollte und, man vielleicht nicht. Ja, also ist das hebt sich sozusagen auf. Also wenn es keinen Spaß macht, ist es scheiße. Ja. Genau. Keinen Spaß macht. Was ist denn, wenn man jetzt so Burnout gefährdet ist und trotzdem Spaß an der Arbeit hat? Gute Frage. Ich meine, man geht da hin und lässt sich extrem stressen und alle und du und keine Ahnung, dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du dir denkst, oh. Dann sollte man vielleicht langsamer treten. Also aber trotzdem noch zur Arbeit gehen. Aber trotzdem noch zur Arbeit gehen, weil einem ja die Arbeit trotzdem noch mega viel Spaß macht. Ja, man sollte sich zurücknehmen, weil Arbeit ist nicht alles generell. Genau. Ja. Und manche Menschen übertreiben es ja gerne mit der Arbeit und haben keine Zeit. Aber man sollte sich ja auch vielleicht außerhalb der Arbeit irgendwelche Hobbys suchen oder sonstiges, das einen auch außerhalb der Arbeit erfüllt. Ja, Work-Life-Balance, war, nennen wir das wohl. Und es gibt auch viele, die extrem viele Überstunden machen. Mhm. Ich kenne auch so einen Pappenheimer. Das ist schlecht. Auf der einen Seite ist es natürlich cool, wenn man sich für sein Unternehmen einsetzt, auf der anderen Seite oder seine Firma oder wenn sie einem sogar selber gehört, auf der anderen Seite zerstört es einen. Mhm. Und das ist alles nicht so geil. Also haben wir ein Pro trotz Burnout. Mhm. Und die Frage ist, gibt das Unternehmen einem was zurück dafür? Also klar, Geld, aber Geld ist nicht alles, sagt man nur, wenn man Geld hat. Wir müssen uns die Frage im Kopf behalten. Also sollte man morgen noch zur Arbeit gehen? Also wenn wir sagen, nee, sollten wir nicht, warum sollte man tatsächlich nicht jetzt in Bezug auf das, was du gerade gesagt hast? Also, wenn das Unternehmen einem nichts zurückgibt. Also ich meine, das Unternehmen gibt dir halt Geld. Ja, klar. Okay, ist Geld alles? Die Frage wird auch noch behandelt, aber ja, nein, was? Was gibt das Unternehmen einem noch? Es gibt einem Kollegen. Genau. Es gibt einem Kollegen. Kollegen, ein angenehmes Arbeitsumfeld, das einem... Wenn es denn angenehm ist, ja, genau. Dann sollte man vielleicht hingehen, aber wenn es nicht angenehm ist, dann nicht. Okay. Also wir haben jetzt diesem trotz Burnout mal ein Pro weiter vorne. Aber ich glaube, ich verrate das jetzt im Verlauf gar nicht mehr. Also wir haben jetzt freundliche Kollegen als Pro. Und ein angenehmes Arbeitsumfeld. Freundliche Kollegen und ein... Ja gut, Arbeitsumfeld wäre noch was. Ja. Erfüllende Aufgaben. Wäre ein Pro. Oh, erfüllende Arbeitsaufgaben. Ja. Ja gut, aber da sind wir ja, wenn es Spaß macht. Da sind wir, wenn es Spaß macht. Und wenn es keinen Spaß macht, hat man Arschloch-Kollegen, sitzt wahrscheinlich im Keller. Scheiße Aufgaben. Genau, der Kaffee ist scheiße. Genau, und man hat scheiß Arbeit. Ich meine, letztlich sind diese, wenn es Spaß macht, zusammenzufassen, unter den Punkten, die halt nach dem Geld kamen. Mhm. Die Zeit. Also, wenn man jetzt morgen nicht zur Arbeit gehen würde, was könnte man denn dann mit der Zeit anfangen? Vielleicht gibt es da dicke Punkte, die man ansprechen kann. Seinen Hobbys nachgehen oder Dinge, die man schon lange vernachlässigt hat. Was hast du denn schon lange vernachlässigt? Zum Beispiel Musik machen habe ich schon lange vernachlässigt. Okay. Weil ich im Job einfach zu genervt bin und nach Hause komme und nichts mehr machen will. Ja, das kenne ich. Du kommst von der Arbeit und bist relativ ausgelaugt, weil du dich eben verausgabst. Du gibst deine Lebensenergie, ja, gibst du eigentlich, also so dieses Gros deiner Tagesenergie, die verfügbar ist, die steckst du ins Unternehmen. Ja. Und wenn du dann nebenher noch Ambitionen hast, dann ist es ganz schwierig, die nach der Arbeit noch umzusetzen, weil dir einfach die Luft dafür fehlt. Yep, ja, richtig. Ja. Ja, also du könntest deinen Hobbys nachgehen, keine Ahnung, Musik machen oder eben, keine Ahnung, die Hanul, Merklin Hanul wieder aufbauen. Mal die Wohnung aufräumen. Ja, die Wohnung. Ja, gut, okay. Die Wohnung aufräumen. Mit der Katze schmusen. Ja, das ist wichtig. Oder gibt es diese geile Axe-Werbung? Hier, Product Placement jetzt mal kurz. Kennst du die? Axe. Ja. Wenn du die Nase hast, was brauchst du? Wie heißt das? Was brauchst du, wenn du die Nase hast und so. Okay. Und dann irgendwann zum Schluss, oder so relativ zum Schluss, kommt da so ein Typ mit Bart und dann... Oder wenn du das hast. Und dann schwimmen diese zwei Katzenkitties, weißt du, darum. Ja. Die Werbung ist sensationell. Die ist gut. Ich habe ohnehin sehr viel geile Werbung gesehen in letzter Zeit. Aber vielleicht kommen wir da später mal dazu. Also auf jeden Fall. So, okay. Du gehst also nach Hause. Du bleibst zu Hause. Mhm. Und, Hobbys und Wohnung aufräumen und so. Da gibt es einen coolen Arbeitgeber. Bundeswehr. Der ist echt cool. Weil... Vor allem in jetzt dieser Hinsicht, was jetzt echt ein dicker Kontrapunkt wäre. Ich schreibe das gerade mal hin, bevor ich es ausführe. Ja. Kontra, wenn du bei der Bundeswehr arbeitest. Nee, warte mal, solltest du zur Arbeit gehen? Definitiv ja, wenn du bei der Bundeswehr arbeitest. Da gibt es nämlich das Prinzip der Feldjäger. Mhm. Wenn du nicht zur Arbeit kommst, dann werden die losgeschickt und die holen dich ab. Genau. Also wenn du bei der Bundeswehr... bei der Bundeswehr arbeitest, solltest du zur Arbeit gehen. Du solltest wahrscheinlich auch noch zur Arbeit gehen, aber dann wenn dein Arbeitgeber Waffen trägt. Aber dann ist die Frage, willst du das überhaupt oder solltest du es lassen? Ja, das ist ja die Frage. Vielleicht, also die Frage ist ja nicht, willst du morgen noch zur Arbeit gehen? Oder zu so einem Arbeitgeber gehen, weißt du? Der eine Waffe hat. Der... dich morgens mal abholen kann und in die Arbeit stecken. Also dich dazu zwingen. Das ist so eine... Die Sache ist ja die, wenn du dich entscheidest, so einem Arbeitgeber einfach nicht mehr gegenüberzutreten, der aber der Meinung ist, dass du das solltest, dann wird er das einfordern mit dem ihm verfügbaren Mitteln. Da hast du und... Wenn du dich entscheiden solltest, nee, ich will ja nicht mehr arbeiten, dann kann man auch, und ich glaube, bei der Bundeswehr geht das, weil wir haben keine Wehrpflicht mehr, kündigen. Mhm. Mit der entsprechenden Kündigung. Stimmt. Ja, ja. Das geht schon. Allerdings kündigen die so, ja, sie gehen jetzt in dieses Kriegsgebiet, morgen, ja, ich kündige. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Schwierig. Ja, schwierig. Und generell, wie gesagt, wenn ein Arbeitgeber prinzipiell Waffen trägt, also so im, wie nennen wir das, im Black Business arbeitet, in der Unterwelt, ja, dann würde ich mich auch einfach, ich würde mich pauschal dafür entscheiden, zur Arbeit zu gehen. Ja. Weil sonst weil ihr das Finger, Risiko nicht. Genau, richtig. Ja, richtig. Ich möchte einfach nichts verlieren. Also wenn du bei der Bundeswehr arbeitest oder wenn dein Arbeitgeber Waffen trägt, solltest du auch hingehen. Arbeitgeber Waffen trägt. So, was uns dann auch gleich schon zum Kontrapunkt bringt. Du solltest morgen nicht zur Arbeit gehen, wenn du eine Waffe trägst und bereit bist, die einzusetzen. Ja. Richtig. Ja. Das ist auch also, richtig. Also, Kontra, wenn du eine Waffe hast. Dann ist auch das mit dem Geld jetzt nicht mehr so das großartige Problem. Weil? Du gehst irgendwo hin, zeigst deine Waffe vor und kriegst Geld. Das ist ein anerkanntes Prinzip, das gab es schon öfter. Ja, aber dann hast du natürlich das Risiko, dass du dadurch im Bau landest. Ja schon, aber das hat ja jetzt erstmal nichts mit Arbeit zu tun. Aber du hast das Risiko. Ja, schon. Aber, ich meine, wenn, dann wäre es ja sowas wie, dann wäre es ja Selbstständigkeit in einer gewissen Art und Weise. Was aber dann wieder hieße, dass ich zur Arbeit gehe. Mhm. Ja, weil es Spaß macht und weil ich eine Knarre habe. Ja, ja. Was eine Möglichkeit wäre, den Arbeitsfaktor auszuklammern, wäre jemand anderen die Waffe geben und sagen, hol mir damit Geld. Aber viele sehen das ja auch gar nicht als Arbeit. Also, wenn ich ein quasi Verbrecher bin mit einer Waffe, dann sehen das viele nicht als Arbeit. Ich weiß nicht, ob die das wirklich nicht so sehen. Wenn du jetzt, du bist hier voll der düstere Bursche, wa? Das geht so leicht von der Hand, dass du es gar nicht als Arbeit wahrnimmst. Verstehst du? Wenn du genug Skrupel hast, dann geht das so leicht von der Hand, dass es dir egal ist. Das ist du meinst, wenn du keine Skrupel hast? Wenn du genug hast, dann... Ja. Wenn du keine Skrupel hast, dann geht das so leicht von der Hand, dass es trotzdem nicht ist es ja auch was, das du für deinen Lebensunterhalt tust. Ja. Genau. Das heißt, eigentlich kann man Arbeit als... Naja. Es ist eine Art Lebenseinstellung. Arbeit ist Lebenseinstellung? Nein, dieses Berufsverbrecher-Ding. Ja, das stimmt, das ist eine Lebenseinstellung. Ja. Aber die, genau dieselbe Entscheidung ist ja, eine Lebenseinstellung ist auch, wenn ich immer zu einem Arbeitgeber gehe und da meine Energie ablasse. Ja, hast du recht. Ja. Das ist genau, das ist nur auf der anderen Seite. Das sind zwei Münzen. Arbeit heißt die Münze trotzdem. Mhm. Ja, ob ich das jetzt auf die Art und Weise mache oder auf die Art und Weise mache. Und selbst wenn du deinen Traumberuf sitzt, angenommen du wärst jetzt DJ, ja, du bist DJ mit Leidenschaft, ja, oder Musiker und Musiker, und du würdest es jetzt plötzlich deinen ganzen Tag lang tun. Geil. Ja? Ja, geil, die erste Woche, die zweite Woche auch und dann so langsam sinkt der Kontostand und du brauchst Income. Yep. Ja? So, und dann kommst du langsam auch an die Sache, okay, ich muss das machen, sonst beiß ich morgen in nichts. Richtig. Und das ist dann auch wieder scheiße. Und dann muss man Aufträge einnehmen, die einem halt keinen Spaß machen, was auch wieder so ein Kontrapunkt ist. Und das ist der Punkt. Ja? Mhm. Das heißt, letztlich läuft das alles auf Arbeit raus. Und auf Geld. Und auf Geld. Oder auf Zeit, die du nicht hast oder die du hast. Ja. Genau. Auch Astronauten oder so, ich glaube nicht, die haben bestimmt einen coolen Beruf, ja, aber wenn die dann mal, vor allem, die müssen sich in die Rakete setzen, die voll mit Treibstoff oder Sprengstoff besser geladen wird und dann lassen die sich mit einer abartigen Geschwindigkeit durch die Erdatmosphäre pusten. Mhm. Ich weiß nicht, das macht bestimmt an einem gewissen Punkt, macht es Spaß, es ist auch bestimmt cool, in eine Bar zu gehen und zu sagen, ey, ich bin Astronaut, aber, es gibt doch Situationen, bei der der Astronaut, glaube ich, am Tag davor nicht so ganz gut schläft. Nee, und vor allem die Vorbereitung, was die halt an Zeit für die Vorbereitung reinstecken müssen und an Energie und Kraft und so weiter. Das ist ja das nächste Thema. Aber jetzt haben wir Pro und Contra verloren. Also, Contra, also eigentlich ist alles Arbeit. Mhm. Und egal welchen Pro-Punkt wir nehmen, können wir auch gleichzeitig Kontra machen. Aber wir haben eigentlich gerade viel mehr bei Pro. Wir sollten morgen zur Arbeit gehen. Geld, wenn es Spaß macht, trotz Burnout, freundliche Bla. Was fällt einem denn noch Arbeit, wenn man über Arbeit nachdenkt? Über nicht zur Arbeit gehen nachdenkt? Oder zum Beispiel doch? Auch. Hm. Man könnte auch Fallschirm springen, aber dafür bringt man sich... ja, schon, aber man bringt sich in Gefahr. Und dann wäre es vielleicht doch besser gewesen, zur Arbeit zu gehen. Wenn man könnte ausschlafen. Das ist ein Faktor. Aber für Leute, die nicht gerne ausschlafen oder eh früh aufwachen. Also ich schlafe gerne aus. Ja, man könnte ausschlafen. Also ausschlafen ist auf jeden Fall ein Punkt, wobei das auch wieder was mit Zeit zu tun hat. Und ich bin dafür nachts wach, was ich ja nicht kann, wenn ich morgens früh aufstehen muss. Als DJ natürlich. Ja. Ja, Schwer, schwer. Aber wenn ich jetzt angenommen, ich gehe nicht zur Arbeit, ja, und lasse das alles sein, dann funktioniert ja irgendwas nicht mehr so gut, wie es vorher funktioniert hat, weil nämlich dein Teil in der Leistung fehlt. Hat man dann kein schlechtes Gewissen? Doch, natürlich. Das ist ja das Problem. Man ist an die Arbeit irgendwie auch kopfbezogen gebunden und denkt sich, boah, kommen die Leute jetzt ohne mich zurecht? Ich habe ja noch so viel Arbeit vor mir und so viel zu tun. Das passiert ja alles gar nicht. Man muss es ja irgendwann dann wieder nachholen. Ja, wenn du nämlich deinen Teil nicht erledigst, musst du den anderen nehmen. Oder so. Der kackt dann wahrscheinlich ab. Genau. Ja. Also wäre das eigentlich ein Pro, ja? Kollegen im Stich lassen. Ja, Gemeinschaftsleistung oder so, ja. Wie man das nennen kann. Wie stehen wir denn mit der Zeit eigentlich? So, 45 Sekunden. Noch bis zum Schluss? Bis zum Schluss. Wow, da müssen wir noch ein bisschen reden, damit wir die abartig coole iPhone-Alarmmelodie hören. Ja, die ist wichtig, denn die haben wir vorhin hier mit Mühe ausgesucht. Also, Pro und Contra. Fällt uns noch schnell eine ein. Contra, aber jetzt was Außerordentliches. Warum sollte ich morgen nicht zur Arbeit gehen? Weil du die Autobahn, auf der du täglich zur Arbeit fährst, noch nicht ganz bis zum Ende gefahren bist und du solltest das unbedingt mal tun. Das ist total wichtig, ja. Oder weil die Straßen ausnützen. Oder weil dir einfach der ganze Scheiß irgendwann egal ist und du dir denkst, die kommen auch ohne mich zurecht. Ja, der Scheiß interessiert mich nicht. Genau. Das ist sehr gut. Und irgendwann sollte das vielleicht der auch sein. Der Scheiß interessiert mich. Interessiert nicht. So, ich habe es zu Ende geschrieben, es war mir unleserlich als leserlich. Jawohl. Und da haben wir den Alarm. 15 Minuten sind rum. So, meine Freunde, gehen wir jetzt mal kurz in Medias Res. Und, da waren wir schon. Und checken wir schnell, was hier auf der Liste steht. Also, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben auf jeden Fall ein Pro. Bitte Leute, geht morgen zur Arbeit, genießt es und wir hören uns beim nächsten Podcast. Oder auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.